Schlaf, mein Kind, damit du schnell vergisst, ein Vogel stirbt, wenn er nicht frisst. Tote Vögel, Messerlicht, sind für kleine Kinder nicht. Du darfst damit spielen, wenn du groß bist und brav dein Linsenbreichen isst. Denn wer isst, wird stark und klug, holt vom Brunnen manchen Krug. Hör nicht auf das Flugzeug, das da brummt, es wirft keine Bomben, wenn's so summt. Summ, summ, summ, summ, summ, summ, Flugzeug summt im Kreis herum. Du darfst damit fliegen, wenn du groß bist und viel vom Linsenbreichen isst. Fliege in ein anderer Land, Pommernland wird abgebrannt. Mach die Augen zu und schlafe ein, bald musst du erwachsen sein. Lämmlein schlachten, das sagt mäh, eins, zwei, drei im roten Schnee. Wenn du dann des Nachts nicht müde bist und noch vom Linsenbreichen isst, ist die schwarze Köchin da, ja, nein, ja. Ja, nein, ja. Ist die schwarze Köchin da? Ja, nein, ja. Ja, nein, ja.